Nach Feierabend ging Petrosino, der offenbar nie kochen gelernt hatte, oft nach Little Italy, in ein kleines Restaurant namens Saolinos. Es war ein einfaches Lokal, dessen Kellner Dialekt sprachen und dessen Besitzer, ein italienischer Kriegsveteran namens Vincenzo Saolino, sich bei italienischer Volksmusik und klirrenden Weingläsern zum Plaudern zu seinen Gästen setzte. Saolino stammte aus dem etwa 150 Kilometer östlich von Rom gelegenen Agnone, wo es eine berühmte Glockengießerei gab. Auf den Hügeln rings um den Ort lagen außerdem zahlreiche Klöster und Klausen. Einige hundert Jahre zuvor, zur Zeit des Königreichs beider Sizilien, war er Königsstadt und wichtiges Handels- und Handwerkszentrum gewesen. In Saolinos Kindheit stagnierte Agnone jedoch. Die Steuern waren hoch und hungernde Bauern mussten ins Gefängnis, weil sie den Weizen der über die Stadt herrschenden Adeligen, der Galantuomini, der galanten Herren also, stahlen. Saolino blieb keine bessere Option, als zur italienischen Legion zu gehen, mit der er am Krimkrieg und der Belagerung Sevastopols teilnahm, bei der 2000 Legionäre gegen die Russen kämpften. In seinem kurzen Leben hatte Saolino schon eine Menge Leid und Blut gesehen. Von der Krim kehrte er nach Italien zurück und kämpfte im italienischen Einigungskrieg. An dessen Ende im Jahre 1871 stellte Saolino offenbar fest, dass auch ein geeintes Italien ihm nicht viel bieten konnte. Mit seiner in Frankreich geborenen Frau ging er nach Amerika und übernahm dort das Restaurant in Little Italy, in dem sie kochte und er sich um die Gäste kümmerte. Petrosino schätzte das ordentliche Essen und die nette Gesellschaft bei Saolinos. Das Restaurant war spezialisiert auf süditalienische Küche, die der Detective besonders mochte. Oft bestellte er schon vorher telefonisch, im Wissen, dass jede Minute an einem derart öffentlichen Ort sein Leben in noch größere Gefahr brachte. Obendrein hatte er keine Zeit darauf zu warten, dass die Mahlzeiten gekocht wurden. Er wählte stets einen Tisch an der Wand, damit kein Mörder ihn von hinten überraschen konnte. Hatte er mal etwas mehr Zeit, spielte er Karten mit Saolino, wobei er sich, wenn er verlor, derart ereiferte, dass er die Karten mit den starken Pranken in der Mitte durchriss. Das belustigte Saolino so, dass er den Detective fragte, ob er die Karten in Zukunft gleich selbst zerreißen dürfe. Wenigstens für manche Italiener war es eine Ehre, Petrosino zu bewirten. Doch Petrosino aß bei Saolino noch aus einem anderen, anfangs nur ihm selbst bekannten Grund zu Abend. Der Besitzer hatte eine Tochter namens Adelina, die Petrosino oft am Tisch bediente. Sie war 11 Jahre jünger als der berühmte Detective, eher ansehnlich als hübsch, mit markanter Nase, ausgeprägtem Kinn und hängenden Augenwinkeln. Auf Fotos trägt sie die kastanienbraunen Locken hochgebunden. Mit ihrem Englisch war es nicht weit her, weswegen sie sich mit Petrosino auf Italienisch unterhielt, während sie das Besteck auflegte und ihm Minestrone oder Farfalle con frutti de mare servierte. Sie war sehr offen, erinnert sich ihre Enkelin. Sie las mit Vergnügen die Klatschspalte und sang gerne. Abenteuerlustig war sie auch. Sie ist allein mit dem Schiff nach Boston und zurückgefahren, sehr ungewöhnlich für eine Frau damals. Ohne dass irgendjemand außer ihm es wusste, hatte Petrosino sich hoffnungslos in Adelina verliebt. Er war ganz hingerissen, weiß die Enkelin. Adelina hatte einen Mann in Massachusetts gehabt, war jedoch nach dessen Tod ins Restaurant zurückgekehrt. Laut ihrer Enkelin hatte sie zuerst allein in Boston gelebt, aber ihr Vater meinte, es gehört sich nicht, dass eine Frau alleine lebt. Komm nach New York. Das tat sie.